1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer etwas kürzeren Woche wegen des Feiertages morgen. Morgen sind wir nicht da, aber heute sind wir da. Ich freue mich und ich freue mich, dass ihr auch da seid. Und wir beginnen wie immer zu Beginn einer Woche mit einer freien Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Themen, eure Anrufe, und mein erster Anrufer heißt Daniel und der ist 34. Hallo Daniel. Hallo. Hallo. Daniel, was geht's? Ja, es geht darum, ich hatte gerade vor 2 Wochen mal einen Anrufer, der erzählte, er hat eine Frau und eine Freundin und das ist ja alles total kompliziert und ist ja total schwierig in seinem Leben. In der Regel ist das auch so. Ja, und ich wollte einfach mal erzählen, das kann auch ganz anders laufen. Zum Beispiel bei dir wahrscheinlich. Genau, bei mir ist das völlig anders. Du hast eine Frau, du hast eine Freundin. Richtig. Ja. Und wir wohnen sogar zu dritt. Nein. In einer WG. Ja. Wie? In einer Wohnung? In einer Wohnung, ja. Also so, ich bin mit meiner Frau zusammen, seitdem ich 16 bin. Also erste große Jugendliebe. Ja. Wir waren füreinander jeweils der erste Partner bzw. Partnerin. Sie ist in deinem Alter ungefähr? Sie ist in meinem Alter, ja. Und wir haben uns dann so nach 15 Jahren gesagt, war das jetzt so alles? Gibt es da vielleicht noch irgendwas anderes? Mhm. Haben uns halt gemeinsam hingesetzt, haben überlegt, was könnte man machen, und haben uns dann entschlossen, wir machen für eine offene Ehe, eine offene Beziehung. Ja. Sprich, Spaß haben außerhalb ist völlig in Ordnung. Das heißt, es gab keinerlei Erfahrungen vorher mit anderen Leuten. Genau, genau. Du hattest keine Erfahrung, sie hatte keine Erfahrung. Nee, weder bei mir noch bei ihr. War der Grund zu sagen, eine offene Ehe oder wir holen uns jemanden dazu, dass ihr auch keine Lust mehr auf Sex hattet? Wenig, wenig. Das war dann wirklich, ne, mal so einmal im Monat, sehr sporadisch nur. Ja. Und es war halt doch recht eingefahren, weil wir beide gesagt haben, vielleicht ist da ja noch wirklich was anderes. Mhm. Ja, und bei mir ist es so, dass ich beruflich bundesweit unterwegs bin. Ja. Und ich habe dann immer im Prinzip so in der Region, in der ich dann tätig war, halt immer so vor Ort geguckt, dass man irgendjemanden findet zum Spaß haben. Mhm. Und dann bin ich in Norddeutschland gewesen, habe dort eine Frau kennengelernt, mit der ich dann mich 2-3 Mal getroffen hatte. Mhm. Die hatte sich irgendwie ein Jahr vorher von ihrem Freund getrennt und sagte, ich möchte hier oben aus Norddeutschland eigentlich weg. Mhm. Wie ist denn das bei euch in der Gegend? Ich sage, bei uns in der Gegend ist es total schön, kommen uns doch mal besuchen. Du wohnst in Süddeutschland? Nee, das ist Mitteldeutschland, also knapp oberhalb des Ruhrgebietes. Okay, okay, ja. Ja, und dann kam sie uns, oder hat mich dann einmal besucht und hat gesagt, Mensch, hier ist das toll, ich ziehe hier jetzt einfach mal hin. Hat sie dich besucht oder hat sie gleich euch besucht? Ne, sie hat erst mich besucht. Ja. Da war deine Frau nicht dabei? Nee, da war sie nicht dabei. Dann hatte sie sich hier eine WG gesucht und diese WG ist aber 3 Tage vor Umzug kurzfristig abgesprungen und da hat meine Frau gesagt, du, wir haben noch ein Gästezimmer. Das ist ja unglaublich. Sollst du doch erstmal bei uns ins Gästezimmer einziehen. Aber die wusste, ich sag's nochmal, deine Frau wusste, dass du mit der, dass es eine Sexaffäre war. Genau. Das wusste sie. Das wusste sie, ja. Dann hat sie gesagt, naja, wir haben ein Zimmer frei, dann soll sie kommen. Genau, dann soll sie doch erstmal hier einziehen. Und so kam es dann auch. Und dann ist sie erstmal bei uns eingezogen und wohnt jetzt seit mittlerweile fast 2 Jahren bei uns. Und das funktioniert? Das funktioniert wunderbar, ja. Das ist ja völlig irre. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, das geht tatsächlich. Seit 2 Jahren wohnt sie in dem Gästezimmer quasi. Ja, also hat mittlerweile dann quasi dieses Gästezimmer für sich auch zu ihrem eigenen Zimmer quasi umgebaut und alles. Wie verstehen die beiden Frauen sich denn? Die kommen wunderbar miteinander aus. Die sind zusammen oder die sind befreundet, gehen zusammen shoppen. Keine Eifersucht? Nicht über das Maß, was völlig normal ist, ne? Also ich muss halt, das ist halt schon, ich gucke, dass keine von beiden zu kurz kommt. Ich meine, du bist halt der Pascha jetzt, ne? Du hast halt 2 Mädels um dich herum. Viele Männer beneiden dich. So ein bisschen. Also es ist halt schon so dieses heimische, so ein bisschen am Herd, Familienleben, das ist weiterhin mit meiner Frau. Ja. Und eher so dieses, ne, mal weggehen, wirklich am Wochenende mal ein bisschen länger raus und so. Das ist das, was ich halt überwiegend mit meiner Freundin erlebe. Okay, du gehst mit der Freundin auf die Rolle, Disco und das ganze Programm und die Frau sitzt zu Hause und strickt Strümpfe, oder was? Nee, das nicht. Also vorher war es dann so, dann war sie durchaus an den Wochenenden halt anderweitig selbst unterwegs. Ach so. Wir haben uns halt immer zur Regel gemacht, egal was passiert, wir holen uns aber niemals jemanden nach Hause, jedenfalls nicht für irgendwelche One-Night-Stands oder so. Okay, aber ich meinte so, wenn du auf der Rolle bist mit deiner Freundin, dann ist das auch okay für deine Frau, dass sie zu Hause sitzt und Fernsehen guckt oder sich mit einer Freundin trifft oder so etwas. Genau. Wie ist das beim Sex? Hast du mit beiden Frauen gleichzeitig Sex? Gleichzeitig nicht, nee. Das ist das Einzige, wo ich immer gesagt habe, das ist für mich mein Maß an Anstand. Sex habe ich immer nur mit einer und auch nur, wenn die andere nicht zu Hause ist. Lebst du hast du mit deiner Frau ein gemeinsames Schlafzimmer? Ja. Und? Also ich, ne, das ist ein gemeinsames Schlafzimmer und da schlafe ich auch generell drin. Also das ist schon so, dass die Art von, ich sag mal, Familienleben sich weiter ganz normal fortgeführt hat. Das heißt, du schläfst mit der Freundin nicht, wenn deine Frau zu Hause ist. Genau. Und du schläfst auch nicht. Obwohl du in einem Ehebett mit ihr schläfst, liegst, hast du keinen Sex mit ihr aus Rücksicht auf die Freundin, die nebenan im Nebenzimmer schläft. Genau. Aber sind denn die Frauen praktischerweise für dich dann oft weg, sodass du da mal rüberlaufen kannst und da Sex haben kannst? Sind die nicht auch immer so zu Hause? Oder wie geht das? Nee, das hat immer bisher wunderbar hingehauen. Das ist dann eher mal so. Wenn meine Frau irgendwie jemanden hat, wo sie halt übernachten wollte, was sie dann schon mal gesagt hat, ne? Hör mal zu. Aber kommt das auch vor? Im normalen Leben kommt das doch nicht auch vor, dass man woanders übernachtet, oder? Also so zu richtig, zu ganz wilden Zeiten, als wir es richtig aktiv ausgelebt haben, war sie halt irgendwie von 7 Nächten 3 Nächte außer Haus. Achso, gutes Stichwort. Wir haben es aktiv ausgelebt. Lebt sie es denn auch aktiv aus? Hat sie auch einen Freund? Bei ihr war das immer so, dass sie sich da nicht auf einen wirklich festgelegt hat. Sie hatte halt so 3, 4, mit denen sie sich regelmäßig getroffen hat und war ansonsten eher flexibel. Da laufen auch Affären. Da liefen auch Affären, ja, oder laufen, ja. Und das macht ja auch nichts aus. Nö. Also solange ich weiß, dass das emotional noch halbwegs getrennt bleibt, finde ich, ist das in Ordnung. Wobei diese Konstellation ja bei euch da in der Wohnung, da ist das emotional ja wahrscheinlich mittlerweile schwer zu trennen. Ich gehe mal davon aus, dass du deine Freundin, dass da sich auch schon so etwas wie ein Liebesverhältnis entwickelt hat. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist aber auch in Ordnung. Also, das ist keine reine Sexaffäre mehr. Nee, darüber geht es deutlich hinaus. Nein, das nicht mehr. Das ist schon deutlich mehr. Du liebst zwei Frauen? Und du lebst mit den beiden Frauen zusammen? Auf eine gewisse Art und Weise schon, ja. Aber nochmal gefragt, wenn die Frauen sich so gut verstehen, wenn du zu beiden Frauen auch ein tiefes emotionales Verhältnis hast, warum keinen Sex zu dritt? Weil es überhaupt nicht dem entspricht, woran die beiden Spaß haben. Mhm. Also die haben beiderlei überhaupt keinerlei, nicht die geringste Bi-Neigung. Mhm. Und für mich ist es auch so, dass ich das bis zu dem Punkt auch durchaus ganz gut fände. Das mit meiner Ehefrau ist es wirklich so dieses Normale, sage ich mal. Mhm. Das mit meiner Freundin, das ist schon sehr SM-lastig. Ach so. Ja, das kommt auch dazu. Ach so, der Aspekt kommt auch hinzu. Genau. Ah, verstehe. Das heißt, du hast mit der Freundin etwas in dir entdeckt oder an dir entdeckt, was du mit deiner Frau gar nicht hast ausleben können. Genau. Ja? Aber wird denn dann nicht automatisch der Sex mit der Frau, den du nur schon 100.000 Mal erlebt hast, weil ihr so lange zusammen seid, nicht langweilig gegenüber dem Sex mit der Freundin? Bis zu einem gewissen Maß war er langweilig, deswegen haben wir uns dafür ein offenes Beziehungsmodell entschieden. Habe ich schon verstanden. Aber was reizt dich denn jetzt überhaupt noch, mit deiner Frau zu schlafen? Die zwischenmenschliche Nähe einfach. Macht die zwischenmenschliche Nähe, macht die geil? Nee, nicht in dem Sinne. Ja, genau, das meine ich nämlich auch. Nee, wie gesagt, das ist... Oder ist das so ein Anstand? Ein Wohlfühlgefühl. Nee, nicht Anstand, das ist einfach dieses Wohlfühlen. Ne? Also du ist es aber noch so, dass es dich so erregt, dass du eine Erektion bekommst bei deiner Frau? Also in der Zeit, in der meine Freundin bei uns wohnt, bin ich Vater geworden mit meiner Frau. Ach, das auch noch? Das ist ja immer verrückter. Ja. Du bist ja noch Vater geworden. Genau. Das heißt, da wächst ja sein Kind in dieser ungewöhnlichen WG auf. Mhm, genau. Und das soll auch so bleiben? Ja. Wie wird dem Kind später mal die Freundin erklärt? Nehmen wir mal an, das wird noch lange halten, was ich euch gönne. Das ist eine Mitbewohnerin. Das ist sie im Prinzip ja auch. Aber es ist jetzt nicht so, ne, dass wir den ganzen Tag nur aufgegeilt durch die Gegend rennen. Aber dann sagt der Kleine oder die Kleine? Die Kleine. Dann sagt die Kleine immer, Papa, aber du gibst doch auch der Tante so und so immer Küsschen. Was sagst du denn dann? Nein, das ist zum Beispiel was, da achte ich halt schon drauf, dass das getrennt wird. Also es ist schon so, dass ganz enge Freunde wissen das auch, aber es ist halt nichts, womit man jetzt in der Familie hausieren geht. Das wollte ich gerade fragen. Wer weiß es? Das denkt sich zwar jeder seinen Teil, gerade in der Familie, aber wirklich darüber oder fragen tut keiner, weil das traut sich ja keiner. Ansonsten wissen es halt eine Handvoll guter Freunde. Ja. Ich muss dir sagen, Daniel, ich finde solche ungewöhnlichen Lebenskonzepte immer toll und finde auch Leute sehr mutig, die so etwas durchziehen. Wir sind in unserer Welt ja nur dieses immer dasselbe Pärchenverhalten gewohnt und alles, was darüber hinaus läuft, ist irgendwie, rumpft man die Nase, hat man Angst vor oder man spricht sogar abschätzig darüber. Ich finde es gut. Es gibt sicherlich so viele Möglichkeiten und Modelle, wie Menschen zusammenleben können, die weit über das übliche Paarmuster hinausgehen. Ja, und das war halt was, wo ich dachte, ne, das wollte ich dann ja auch mal erzählen, weil es geht dann wirklich anders. Ja, nun bist du ja in einer komfortablen Situation. Du bist ja, wie gesagt, der Hahn im Korb. Würdest du das umgekehrt auch dulden, wenn da zum Beispiel ein Mann in der Wohnung wohnen würde? Wenn ich mit dem so auf normaler Ebene klarkomme und da quasi die gleichen Regeln gelten würden, sprich, ne, wenn ich zu Hause bin, passiert da eben nichts und ne, ich der Meinung bin, mein Gott, der lässt ständig die Klobrille oben, das geht nicht. Wenn solche Dinge funktionieren, hätte ich dann da kein Problem mit. Was ist denn aber jetzt, wenn die Freundin, mit der du ja auch eine emotionale Verbindung hast, wenn die irgendwann zu dir sagt, Mensch Daniel, ich möchte von dir auch schwanger werden? Da haben wir schon drüber gesprochen, haben auch lange und viel drüber gesprochen. Das will sie auf gar keinen Fall. Gut, man weiß nie, was die Zukunft bringt. Mhm. Aber bisher hat sie immer ganz klar gesagt, nee, will ich auf keinen Fall. Auch jetzt, wo meine Tochter da ist, sagt sie noch vehementer, das will ich nicht. Ja. Sie hat quasi mit Anteil an unserem Kind. Ja. Und sagte, das reicht dir dann auch schon völlig. Wenn sich die Freundin jetzt in jemand anderen richtig verliebt, was für ein Gefühl wirst du dann haben? Eifersucht, klar. Doch, ja. Mhm. Ja. Es ist halt auch tatsächlich so, dass die Beziehung zu meiner Frau ist eine offene Beziehung, die zu meiner Freundin nicht. Ach so. Ja. Das ist dann wirklich eine sehr komplizierte Geschichte. Die zur Freundin nicht. Das heißt, die darf keinen Freund haben. Also die darf sich nicht verlieben und eine feste Beziehung darf die nicht haben. Nee, das ist aber auch so, das ist quasi dann auch wieder abgesprochen. Sie sagt ganz klar, die feste Beziehung, die sie führt, führt sie mit mir. Ah, ja. Und das ist auch in Ordnung so. Okay, also wie gesagt, ein ungewöhnliches Modell. Ich finde es super. Ich wünsche euch viel Glück, dass ihr das weiterhin noch sehr gut aufrechterhalten könnt. Wenn alle damit zufrieden sind, warum nicht? Und wenn es sogar, ich habe mal jemanden kennengelernt, da waren es 4 Leute, die es geschafft haben, in einer so ungewöhnlichen Konstellation zu leben, über viele Jahre sogar. Ja. Warum nicht? Ich wünsche euch viel Glück und alles Gute und schön, dass du angerufen hast, Daniel. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch. Wir haben eine freie Themennacht oder mailt uns domian@wdr.de. Und da wir morgen nicht hier sind und Feiertag haben, möchte ich euch schon sehr intensiv für heute auf unser Thema übermorgen hinweisen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ja Themennacht und das Thema heißt, das kann ich nie wieder gut machen. Ich möchte gerne übermorgen mit Leuten reden, die etwas sehr Schlimmes getan haben oder verursacht haben. Zum Beispiel jemanden verletzt, getötet, misshandelt oder seelisch zerstört haben oder jemanden finanziell in den Ruin getrieben haben und infolgedessen sagen, das kann ich nie wieder gut machen. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, das kann ich nie wieder gut machen, dann meldet euch per Mail bitte schon an unter domian@wdr.de. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt aber weiter mit der freien Themennacht, heute am Montag und ich bin verbunden mit der Steffi und Steffi ist 34. Hallo Steffi. Ja, hallo, guten Morgen. Steffi, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, ich bin zuckerkrank, was ja an sich erstmal nichts Besonderes ist. Allerdings ist bei mir so eine kleine Besonderheit dabei und zwar habe ich eine sogenannte subkutane Insulinresistenz. Das erklärst du uns. Das heißt, dass das Insulin, was man sich als Diabetiker normalerweise so in das Unterhautfettgewebe spritzt, kommt bei mir nicht an, aus welchen Gründen auch immer. Also egal, wie viel ich da reingebe, es funktioniert nichts. Wo bleibt es denn, wenn du es einspritzt? Das ist eine super gute Frage, die leider weder ich noch irgendein Arzt bisher beantworten konnte. Also es ist so, dass wenn ich es versuche, dahin zu spritzen, dann steigen meine Werte halt enorm an, auch lebensbedrohlich an. Also das heißt, die Werte steigen an, weil das Zeug nicht ankommt? Richtig, ganz genau. Mhm. Also dann ist es quasi so, dass ich völlig überzuckert bin, aber keinerlei Möglichkeiten habe, es irgendwie runterzudrücken. Wie lange bist du zuckerkrank schon? Seit 1992 schon. So lange schon? Mhm. Und seit wann hast du diese abartige Veranlagung, sagen wir es mal so? So genau kann man das gar nicht sagen. Also ich habe die ersten Jahre habe ich sehr, sehr streng einen Ess- und Spritzplan gehabt. Da hat es anfangs auch noch funktioniert, aber so ab, ich glaube, es war so 96, 98, fing es an, immer schlechter zu werden. Also dann bin ich auch mehrmals in ein sogenanntes diabetisches Koma gefallen. Mhm. Und die Ursache war, dass das nicht aufgenommen werden konnte, was du gespritzt hast. Genau, aber das wusste damals keiner. Also damals wurde es immer gesagt, dass es meine Schuld sei, dass ich beim Spritzen irgendetwas verkehrt machen würde, dass ich Essensfehler machen würde, solche Dinge. Ist das denn heute als medizinisches Phänomen bekannt und akzeptiert? Es ist bekannt. Akzeptiert würde ich mal so aus dem Bauch heraus sagen, absolut gar nicht. Aber die Ärzte sehen es doch selbst, wenn sie dich spritzen und sie können das doch direkt nachkontrollieren, dass es nicht ankommt. Also muss es doch dann auch anerkannt sein oder akzeptiert. Ich habe jetzt nach, ich glaube fast anderthalb Jahren, nachdem ich eine sehr, sehr, sehr, sehr gute Ärztin gefunden habe, die nach den anfänglichen Versuchen, mich in Anführungsstrichen normal einzustellen, irgendwann mal auf die Idee kam, dass da tatsächlich eine Resistenz vorliegt. Mhm. Die hat es dann angefangen nachzuweisen und jetzt gerade vor, ich glaube, 4 bis 6 Wochen erst war es, bin ich zum zweiten Mal in diesem Jahr im Krankenhaus gewesen und da hat man es endlich nachgewiesen, schwarz auf weiß. Aber wie gehst du denn, das ist jetzt die große Frage, wie gehst du damit um? Das heißt, das, was du brauchst, das spritzt du dir, aber es kommt nicht da an, wo es hin soll. Mhm. Das heißt, du musst doch in ständiger, höchster Gefahr schweben. Ja, das ist so. Also wenn ich es, wie gesagt, auf dem normalen Wege probiere, ist es sehr, sehr gefährlich. Also das heißt, ich befinde mich ständig am Rand von einer wirklich schweren Entgleisung. Weshalb wir jetzt dazu übergegangen sind, dass ich das Insulin direkt in den Muskel spritze. Mhm. Das heißt also mit einer etwas längeren Nadel in den Oberarmmuskel. Da habe ich das Glück, dass zumindest Teile ankommen, Teile wirken. Aber ich kann halt nie genau voraussagen, wie die Wirkung sein wird. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte für ein ganz normales Abendessen das Insulin spritzen, dann habe ich manchmal Glück, dass es eben funktioniert. Und manchmal habe ich eben das Pech, dass das Essen da ist, aber kein Insulin da ist. Ach so. Wohin normalerweise wird es gespritzt? Normalerweise in den Bauch, in die Hüfte, in den Oberschenkel. So. Und jetzt, wenn es eine Chance gibt, dann ins Muskelgewebe bei dir. Genau. Weißt du, wie viele Menschen das in Deutschland haben? Es wurde mir von meiner Ärztin mal gesagt, es sei eine Handvoll. Und es gibt, außer die Idee, das ins Muskelgewebe zu spritzen, es gibt keine andere Idee, wie man es dir zufügen könnte? Doch, also es ist so, dass wenn ich es intravenös bekomme im Krankenhaus, dann bekomme ich so einen Insulinperfusor direkt in die Vene. Mhm. Funktioniert es einwandfrei. Also dann geht es mir innerhalb von wirklich sehr kurzer Zeit sehr gut. Also ich bin irgendwann mal im Krankenhaus gewesen mit Zuckerwerten, die an der 900er bis 1000er Grenze waren. Normal sind es so 80 bis 100. Mhm. Und innerhalb von 4 Stunden war ich wieder im normalen Wert. Aber also das ist ja auch keine Perspektive, dass du das dann immer machst. Nein. Soll es auch nicht sein. Also es gibt... Hast du denn nicht Angst, dann, wenn du immer, du lebst ja immer so haarscharf an der Lebensgefahr, so kann man es ja sagen. Ich hab Angst. Ich habe, ich bin seit letztem Sommer krankgeschrieben worden und das ist für mich eigentlich mit das Schlimmste, weil ich vorher sogar mit diesen Werten und mit dieser Einstellung eigentlich Vollzeit gearbeitet habe, nicht wenig gearbeitet habe. Was hast du gearbeitet? Ich bin Angestellte im Leasingbereich. Ah ja. Und habe mich auch immer selber diese Arbeit identifiziert, weil ich immer gedacht habe, ich will mir da keinen Fehler erlauben und ich möchte bloß nicht als die Kranke gelten. Aber jetzt geht es nicht mehr? Nein, jetzt geht es überhaupt nicht mehr. Das heißt, du bist jetzt zu Hause und bist beschäftigt mit deiner Erkrankung. Leider, und dann glaube ich, kreisen ja noch viel mehr die Gedanken um die Krankheit und um die Angst bezüglich der Krankheit. Ich versuche sie nicht so zuzulassen, die Angst, was man mir auch sehr oft... ich sag mal, so ein bisschen übel nachträgt. Also mir wird oft gesagt, ich würde damit zu lax umgehen. Aber ich denke immer, ich kann mich nicht den ganzen Tag nur damit beschäftigen. Ich hoffe jetzt sehr auf eine Therapiemaßnahme, die wir jetzt hoffentlich dieses Jahr noch durchbekommen. Was ist das für eine Therapiemaßnahme? Also zum einen wurde mal eine Transplantation der Bauchspeicheldrüse vorgeschlagen. Mhm. Das hat sich aber zerschlagen, aber nicht wegen der OP, sondern wegen des Krankenhauses, was einen sehr, sehr schlechten Eindruck auf mich gemacht hat. Kurze Zwischenfrage. Mhm. Das habe ich noch nie gehört. Kann man aufgrund einer Zuckererkrankung eine Transplantation anstreben, der Bauchspeicheldrüse? Ja, kann man. Allerdings ist es sehr, sehr selten, dass man nur das Einzelorgan transplantiert. Normalerweise ist es halt die Bauchspeicheldrüse mit der Niere. Und das meistens auch bei Diabetikern, die eher zu Unterzuckerungen neigen. Wie kompliziert ist die Transplantation der Bauchspeicheldrüse? Sehr. Also man hat mir gesagt, nach der Leber, wenn ich mich richtig erinnere, ist es der schwierigste Eingriff. Das heißt, wenn das so weit kommen sollte, wäre das ein schwerer Gang für dich. Ja, absolut. Und das wäre auch nicht das, was ich vorziehen würde. Also die zweite Möglichkeit, das ist also das, worauf ich hoffe, das ist ein sogenanntes Portsystem. Das ist so ein kleines System, was auch implantiert wird, mit der Lebervene verbunden wird und einem kleinen Ausgang nach außen. Und da würde dann eine Insulinpumpe angeschlossen werden. Ach so, die du dann immer anschließen kannst und das entsprechende reingeben kannst, was du brauchst. Genau, und das wäre dann halt mit den allen wichtigen Venen verbunden. Aber das heißt, du hast dann immer diesen Port, der ja auch nicht ganz harmlos ist. Ne? Das kann sich auch entzünden oder nicht. Ich gehe davon aus. Also das Problem bei diesem Portsystem ist, dass es im Augenblick in Deutschland noch gar nicht zugelassen ist. Für diesen Fall? Für diesen Teil, genau. Verstehe. Also da ist jetzt eine Studie gelaufen und ich bzw. wir, meine Ärzte, meine Familie, meine Freunde und ich, wir hoffen halt, dass es im Sommer oder im Frühherbst dieses Jahr soweit ist. Also Steffi, dann da hoffe ich das wirklich für dich auch sehr mit, denn das könnte ja für dich eine große Erleichterung sein. Das wäre für mich absolut. Vielleicht wäre das sogar der bessere Weg noch als die Transplantation, die ja mit großen Risiken verbunden ist und mit großen Nachwirkungen auch. Dann müsstest du dich nur mit diesem Port, wie groß ist das Ding? So wie ein halber Kugelschreiber so groß, oder? Ich kann es wirklich gar nicht sagen. Also ich kenne das vorherige Modell, das ist wirklich von außen nur so ein ganz kleines Loch, was man da sieht, wie groß das innen ist. Mag ich gar nicht sagen. Also vielleicht kannst du dich denn damit arrangieren und dann wieder ein relativ normales Leben führen. Das hoffe ich sehr. Also das ist im Augenblick ist das so meine ganz große Hoffnung, ja. Ich drücke sehr die Daumen. Das sehr interessant, dass du uns das erzählt hast, weil das hat bestimmt noch nie jemand so gehört. Also ich habe es in dieser Sendung noch nie gehört. Das ist eigentlich auch so ein Grund, weshalb ich angerufen habe. Ich weiß, dass ihr nicht so wirklich Aufrufe macht. Aber meine ganz große Bitte wäre es, wenn das irgendjemand gehört hat, der es so ähnlich hat wie ich oder der jemanden kennt oder der wieder jemanden kennt. Also pass auf, Steffi, das ist so ein Ausnahmefall bei dir, da mache ich gerne einen Aufruf. Da gibt vielleicht dann noch 3-4 Leute in Deutschland, die das haben. Wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt und möchte mit dir Kontakt haben, so habe ich es verstanden, dann möge die Person sich gerne bei uns melden und wir stellen den Kontakt her. Das wäre super. Das machen wir gerne. Das ist toll. Alles Gute, Steffi, und schönen Feiertag morgen wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Dank. Tschüss. 0800 220 5050. Freie Themennacht. Dirk 48. Guten Morgen, Dirk. Ja, morgen, Domian. Hallo, Dirk. Hallo, Entschuldigung, erstmal wegen meiner Stimme. Ja? Ich habe einen Luftröhrenschnitt gekriegt und alle Stimmbänder durchtrennt und so weiter. Ich weiß, dass ich mich anhöre, als ob ich hätte 5 Flaschen Bier getrunken oder 6. Jetzt, aber ich darf kein Alkohol mehr trinken, weil ich Tabletten nehme. Muss ich dich gleich unterbrechen, weil ich dachte, angerufen. Moment. Ich habe das nicht verstanden. Die Stimmbänder sind oder waren durchtrennt. Warum? Weil ich einen Luftröhrenschnitt gekriegt habe. Ich hatte letzte Woche zu der Themennacht angerufen. Zweites Leben, aber ist ja nicht so einfach durchzukommen. Ja, genau. So, ich hatte 95, also mit 31 war mein erstes Leben im Prinzip vorbei, weil ich habe zweimal dann nach dem Unfall, den ich hatte, im Koma gelegen und... Was für ein Unfall war das, Dirk? Ja, fangen wir ganz vorne an. Das war damals im Schumacher-Fieber, immer... Wenn ich in Australien gefahren bin, durchgemacht oder morgens um 4 Uhr aufgestanden, eigenes Go-Kart gehabt, Kumpel hatte ein Go-Kart, haben einen VW-Bus gehabt und dann immer jede freie Minute selber gefahren und da ist beim Anbremsen zur Linkskurve Bremse gerissen und dann, weil es nicht auf der Go-Kart-Bahn war, wo ich sonst im Reifenstapel gefahren wäre, ich da von der Betonmauer gefahren. Ah. Mit einem Go-Kart? Ja, mit Go-Kart. In welcher Geschwindigkeit? Also Go-Kart, ich sag mal, unser liebster 100, 120, also war nicht so... Ja, das ist schon sehr viel, wenn du mit dem Go-Kart, der nun überhaupt nicht geschützt ist, wenn du da mit 100... Ja, Aufgabe, wenn man da von der Betonmauer fährt, da wächst kein Gras mehr. Ne? Welche Verletzungen hattest du? Ja, ich hatte im Prinzip, zwei Rippen waren gebrochen, die haben mir Lungen gesteckt, da habe ich aufgehört zu atmen, darum habe ich einen Luftröhrenschnitt gekriegt. Mhm. Und schwere Schäden Hirntrauma. Ich habe zwei Helme aufgehabt, aber ab dem Hubschrauber im Krankenhaus und zweimal, drei Wochen im Koma gewesen und 5,5 Monate halbseitig gelähmt, also im Rollstuhl gesessen. Und also ganz heftig. Ganz heftig und 10 Monate letztendlich ganz im Krankenhaus gelegen. So, das war 1995, das ist ja nun sehr lange her. Ja, das war eine Sache mit 31. War Leben vorbei, 17 Jahre ist das jetzt schon. Danach war dein Leben komplett anders? Ganz anders. Vorher habe ich ja keine Zeit für nichts gehabt, weil ich im Export gearbeitet habe, war nur weltweit in Kraftwerken tätig, unterwegs. Und jetzt ist ja alles für mich wieder Spanier, Italiener sagt, tranquilo, ich mache alles langsam. Ja. Nochmal zu dem Luftröhrenschnitt. Wir reden, deshalb sprichst du ungewöhnlich. Das ist kein frischer Luftröhrenschnitt, sondern das ist der Luftröhrenschnitt von damals, von 1995. Ja. Das heißt, so lange Nachwirkungen hat, dass es nie wieder richtig verheilt, dass du normal sprechen kannst. Ja, so sieht's aus. So hört sich das an. Ne? Ja. Genauso wie ich nicht mehr rennen kann oder so. Joggen kann, weil ich rechts eine halbseitige Spastik habe, weil ich rechts halbseitig gelähmt war. Aber du kannst gehen, das geht schon? Ja, gehen, walken. Mhm. Ich gehe mir hier regelmäßig walken, dreimal die Woche und geht auch immer besser. Ich kann immer schneller walken, nur ich kann nicht rennen oder joggen. Ne? Du bist seitdem wahrscheinlich dann arbeitsunfähig und Rentner. Ja, leider. Ich bin mit 31 war Leben vorbei. Seitdem bin ich Rentner, ne? Wenn ich mal welche Leute kenne, dann sage ich gleich immer, ich weiß ja, wenn ich meine Stimme nicht so erotisch anhöre, ja. Mein Geld auch nicht mit Telefon für Sex verdient, bin Frührentner. Nein, aber es ist gut, wie du es gerade auch gemacht hast, dass du es gleich erklärst, dann weiß man, woran es liegt. Wie war denn das damals, Dirk? Du warst ein junger Mann. Warst du damals in einer Beziehung, als das passiert ist? Ja, ich war, sagen wir, 11 plus 3 Jahre zusammen, also 11 Jahre in meinem ersten Leben. Und 3 Jahre nachher mit der gleichen Freundin. Also die Freundin ist dann bei dir geblieben? Die ist bei mir geblieben, die ist auch nicht, hat sich nicht getrennt. Ich habe mich nur von ihr getrennt, weil das nicht klappte. Sie hatte genauso ein Power, richtig. Moment, du hast dich von ihr dann getrennt? Ja. Nach dem schweren Unfall? Ja, nach. Drei Jahre nach dem schweren Unfall? Weil das eben nicht mehr ging. Sie wollte Kinder haben noch und sie wollte noch was erleben, aber mit mir... Ja, war das denn nicht mehr möglich, so richtig. Hast du dich aus Rücksicht auf sie? Aus Rücksicht, ja, wir haben uns den ganzen Frieden, wenn wir uns sehen, umarmen wir uns. Also sie ist zwar jetzt auch schon in der neuen Beziehung wieder. Ja. Ach, das ist ja interessant. Das heißt, die Beziehung war eigentlich intakt und du hast aus Rücksicht auf die Frau, auf die junge Frau, damit die... Ja, weil es auch mit uns nicht mehr klappte. Sie war immer... Eine, die hat mich direkt, wenn ich zur Arbeit musste, morgens wieder aus dem Bett geschmissen, hat mir so eine Liste gemacht, weil ich den Tag zu erledigen hatte. Mhm. Und als sie von der Arbeit wiederkam, und hast du das und das heute erledigt? Nee, das nicht und das nicht, weil ich alles so... Achso, ich verstehe. Das hat also auch nicht mehr so ganz richtig funktioniert. Ja, warum hast du das nicht gemacht und das nicht gemacht? Und da ich werde zwar nicht gewalttätig, aber... Wenn ich unter Druck und Stress gesetzt werde, dann werde ich hier so, dann schrei ich wie eine Furie. Mm, natürlich, wenn man dann auch so schwer krank ist. Ich kann dann nicht führen, ich schrei wie eine Furie. Ich habe auch zweimal versucht, nennt sich ja wieder Eingliederung in den Beruf, aber da hat mein Chef auch gesagt, nee, das hat keinen Zweck, dass lieber andere arbeiten kommen, die arbeiten können. Ne? Gab es denn nach dieser Beziehung bis heute nochmal eine Beziehung? Ja, es gab sogar... Zwei Stück, aber das hat auch nicht hingehauen. Das heißt, du bist jetzt alleine? Leider alleine. Die Sendung hieß ja Mein zweites Leben. Mhm. Das ist definitiv dein zweites Leben, was du jetzt seit 1995 führst. Mhm. Ist das, ich frage es jetzt mal so provokativ, weil ich so ähnliche Sachen gehört habe vorige Woche. Ich höre dich. Ich überlege gerade. Ich versuche gerade, das richtig zu formulieren. Kannst du diesem zweiten Leben sogar etwas Positives und Besseres sehen als von dem ersten Leben? Ja, ich sehe das so, dass ich Ich glaube nicht an Gott, Buddha, Allah oder Manitou, wie sonst die Götter regional heißen, aber ich glaube, ich musste den Unfall haben, weil ich habe vorher, wie gesagt, 11 Jahre auf Montage, war nun unterwegs und hat mir irgendwann gesagt, du musst jetzt eine gehörige Bremse fürs Leben kriegen, sonst hätte ich irgendwann einen Schlaganfall, fuck. Achso, du meinst, das war ein Wink des Schicksals, dass dieser Unfall kommen musste, damit du zur Ruhe kommst. Und ich musste ihn überleben, ja. Mhm. Bist du heute ein, ich will nicht sagen glücklich, aber ein zufriedener Mensch? Ja, glücklich nicht. Wie soll man glücklich sein, wenn man auf ein Auge blind ist, alle Nase lang epileptischen Anfälle kriegt? Ach so. Eine Spastik hat, nicht rennen kann. Natürlich. Ach so, die Blindheit gibt es auch auf dem Auge noch. Im rechten Auge, da hat man, als ich den Schädel auf hatte, hat man da der Sehnerv durchtrennt worden. Vom rechten Auge. Glücklich ist natürlich ein Unsinn, das ist natürlich völlig richtig. Aber fast zufrieden würdest du dich nennen? Ja, was soll ich machen? Ich nehme jetzt wirklich alles in Ruhe. Ich habe jeden Tag Samstag, sag ich mal. Ich habe heute schöne Wetter genossen, nur wenn ich mal aussuchen kann. Oder du dir aussuchen könntest, auf ein Auge blind zu sein, nur auf ein Auge blind zu sein und nicht mehr arbeiten müssen. Geht doch lieber jeder arbeiten. Ja, natürlich. Geht auf Nachtschicht gehen. Ja, natürlich. Feiertagsarbeiten. Dirk, ich freue mich, dass du angerufen hast und dass wir uns beide kennengelernt haben, wenn auch nur übers Telefon. Ja. Wünsche dir von Herzen alles Gute. Wünsche dir auch eine neue Liebe. Ja, wünsche ich mir auch. Ja, genau. Du bist ja erst 48, da ist ja noch viel, viel Spielraum nach oben. Aber wenn schon den ersten 2 Sätze loslasse oder sehe mich laufen, dann... Dann ist es schon ganz gut. Ja, gerade wenn du schon die ersten Sätze, dann denke ich, mein Gott, ist der besoffen. Ja, aber du kannst es ja gut erklären. Du hast es ja gerade bei mir auch gemacht. Das ist ja das erste Satz, den ich dann loslasse. Nee. Ich bin nicht besoffen, ich habe nur einen Luftröhrenschnitt und schon ist die Sache erklärt. Na gut, dann kommt der zweite. Der erste Satz ist, ich weiß, dass ich mich nicht so erotisch anhöre und dafür muss man Geld nicht mit Telefon ziehen. So, genau. Ja. Immer einen Scherz parat und dann geht das auch. Ja. Lieber Dirk, alles Gute wünsche ich dir und ich danke dir, dass ich da nochmal anrufen kann, gerne. Wie sein Kollege zurückgerufen hat. Sehr gerne. Hat ja letzten Mittwoch nicht geklappt. Lieber Dirk, alles Gute und tschüss. Ja, danke. Ciao, tschüss. 1:37 haben wir. 37 und 30 Sekunden. Hier ist Tina und Tina ist 22. Guten Morgen, Tina. Hallo. Hallo, Tina. Du bist nicht am Feiern? Was denn? Nee. Nee, also wir wollten heute Abend eher einen ruhigen machen. Ah, wer ist wir? Wir waren bis eben noch in der Runde zu viert. Also ich und noch ein Mädel und 2 Jungs. Ja. Und und aus irgendeinem Grunde kam dann das Thema Körperbehaarung auf. Ja, und sind die anderen noch da? Also die haben sich jetzt in einen anderen Raum verflüchtigt, damit sie das Telefonat nicht stören. Ach so, aber ich verstehe. Genau. Okay, da sind also Leute hin, feiert ein bisschen oder trinkt ein bisschen was, sitzt zusammen. Und dann kam das Thema Körperbehaarung auf. Genau, richtig. Und das hat dich animiert, hier anzurufen. Richtig. Erzähl, absolut. Warum? Und zwar, das Ding ist nämlich, dass alle drei, also wie gesagt, ein Mädel, 2 Jungs, die sind alle gegen mich in meiner Haltung, wo ich sage, Körperbehaarung ist absolut normal, nichts Unnormales, nichts Widerliches. Ja. Und wobei aber alle drei sagen, sie rasieren sich unter den Achseln, sie rasieren sich intim. Ja. Und alle, die Jungs auch. Genau, richtig. Mhm. Und das finden sie auch normal und das erwarten sie auch vom Gegenüber, wenn sie jetzt Sex haben. Und du wiederum erwartest das überhaupt nicht vom Gegenüber? Nee, absolut nicht. Und ich rasiere zum Beispiel auch nicht meine Achseln, ich rasiere mich intim nicht. Mhm. Und ich weiß auch nicht, warum ich das tun sollte. Also wenn ich jetzt nur mal 20 Jahre zurückdenke, dann und mir zum Beispiel Pornos, zeitgenössische Pornos von damals anschaue, dann sind die Frauen komplett behaart. Die sind kaum rasiert. Auch ich kann mich ja an diese Pornos sogar noch erinnern. Ja, siehst du mal. In der Tat waren die alle nicht rasiert. Richtig. Und ich finde, das ist einfach was völlig Natürliches. Und ich kann es einfach nicht verstehen, warum heutzutage alle Frauen, vor allem Frauen, haarlose, ich sag jetzt mal, Aliens sein zu haben. Jetzt mal eine Frage unter uns beiden Betschwestern, Tina. Findest du einen Mann animalischer und geiler, wenn er behaart ist im Schambereich? Also, das hat bei mir damit wirklich nicht viel zu tun. Mhm. Also, entweder er ist behaart oder er ist nicht behaart. Also, das macht bei mir jetzt keinen großen Unterschied, ganz ehrlich. Also, es hätte ja sein können, dass du, wenn du so ein glatt rasiertes Jüngelchen da siehst, dass du davor zurückschreckst und das andere dich dann doch viel mehr auch leidenschaftlich werden lässt. Könnte ja sein. Nee, ganz ehrlich. Also, ich hatte schon beides, ja. Ja. Und, ich muss ehrlich sagen, das eine macht mich nicht mehr an als so. Das andere. Ah, ja, ja. Ich finde es einfach nur... Ich meine, du hast natürlich völlig recht. Wir haben ja auch schon mal in dieser Sendung drüber gesprochen. Es ist eine Mode. Es ist eine Modewelle der letzten, ich weiß nicht, der letzten 15 Jahre vielleicht. Woher die ist dann aus Amerika oder aus der Pornoindustrie, aus der dann folgenden rübergeschwappt und plötzlich rasieren sich alle. Aber Jungs war das ja früher völlig undenkbar, das zu machen. Da galt man als schwul, als Schwuchtel, wenn man sowas machte. Ja, so war's. Und heute ist es ja nun gang und gäbe. Ja, aber, eben. Aber jeder ist da, ich unterhalte mich auch sehr gerne über dieses Thema mit Freunden, jeder ist da irgendwie anders gepolt. Ja, aber ich bin einfach immer wieder der Meinung, wenn die Medien noch wären wie vor, sage ich jetzt mal, 20 Jahren, ist ja wirklich nicht lange her, wo eben noch alle komplett behaart wären, ja. Dann wäre das heutzutage immer noch völlig normal. Und es ist einfach nur diese Mode, die allen natürlich vorschreibt, quasi natürlich, so völlig unbehaart zu natürlich sein. Und das finde ich, das ist... Also, es ist genauso eine Mode, fällt mir gerade ein. Als ich gerade ins Studio gefahren bin, bin ich durch die Innenstadt von Köln gefahren. Und da ist die Hölle los. Es ist 1. Mai. Ja, genau. Und eine absolute Mode ist auch, das fällt uns ja schon seit langem auf, dass die Leute alle mit einer Flasche Bier rumlatschen. Achte mal drauf, jeder hat irgendeine Flasche, also Bier oder zumindest ein Getränk, so ein Kleingetränk in der Hand und latscht damit rum. Das muss ich sagen, ist mir heute Abend auch aufgefallen. Das gibt's schon länger, aber das ist mit Sicherheit auch irgendeine Modeerscheinung. Aber so ist das mal. Also mit dieser Körperbehaarung, ich bin da zwiegespalten. Ich finde das bei Männern völlig unmännlich, wenn die sich rasieren. Unten. Mhm. Mag bei Frauen es allerdings sehr, wenn sie rasiert sind. Frag mich nie warum. Es ist so. Ich kann es ja nicht richtig begründen. Ja, aber ich finde, das sind einfach diese Rollenbilder. Und da kommt wahrscheinlich die kleine Feministin in mir durch, die sagt, warum müssen Frauen komplett rasiert sein und Männer nicht? Wobei beide ja mit Haaren geboren werden. Ja, also ein Gegenargument gegen die Haare ist natürlich auch von vielen, dass sie sagen, beim Oralsex haben sie immer ein halbes Pfund Haare im Mund. Ja, das meine Güte. Also wenn man, ich sag jetzt mal Frauen, wenn man Frauen richtig oral befriedigt, dann hat man keine Haare im Mund, nicht unbedingt. Also sorry. Ja, kann ja auch schon passieren. Kann passieren, muss aber nicht. Also da kommt die Feministin durch, verstehe. Ja, muss ich sagen. Also, ich weiß gar nicht, ich muss mal meine feministischen Freundinnen fragen, ob die sich im Schritt rasieren. Ich glaube, die rasieren sich auch im Schritt, so wie ich die Mädels kenne. Also, nein, das gibt's auch nicht. Ja, also du, wenn ihr jetzt gleich euch wieder zusammensetzt, du hast jetzt von meiner Seite aus ein Pro für die Männer bekommen, für die Männerbehaarung, aber ein Kontra bei den Mädels. Also, ja, das habe ich bemerkt. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt eine Blitzumfrage machen würden, also ich glaube, wenn wir eine Blitzumfrage machen würden, wären doch die große Mehrheit, weil es eben Mode ist, wäre für die Rasur. Eben, und das ist diese Mode und das stört mich einfach. Guck mal, wenn du Fußball schaust, die ganzen Jungs, die ganzen Fußballer sind alle nicht im Schritt, das können wir ja nicht sehen, aber die sind unter den Armen sind die rasiert. Man sieht da nie irgendwie Haarbüschel rauswachsen. Ja, das stimmt wohl, aber es ist eine Mode. Ja. Vielleicht kommt auch wieder die haarige Mode. Ja, hoffentlich. Dann wartet Tina darauf. Ja. Ja, also, dann wünsche ich viel Spaß mit deinen Gästen. Ja, was trinkt ihr? Becks. Ah, also keine Maibowle. Trinkt man überhaupt noch Maibowle? Ich habe das ewig nicht mehr getrunken. Ist das noch Mode, so Maibowle trinken zur Maifeier? Ich weiß nicht. Also wir kommen aus der Stadt und auf dem Dorf bestimmt. Vielleicht, kann aber sein, ja. Ich habe das bestimmt 30 Jahre nicht mehr getrunken. Schmeckt so. Allerdings ganz gut. So, Tina, Grüße an die Freunde und eine schöne Nacht wünsche ich euch allen noch. Ja, da, darf ich noch kurz eine Sache sagen? Ja, natürlich. Und zwar, ich höre dich schon fast seit ich 12 bin, dann immer nur freitags, weil ich samstags ja schulfrei hatte. Und in den Ferien natürlich nicht, weil da immer Pause war. Irgendwie genau, ja, genau, ja. Aber du hast mein Leben einfach wahnsinnig geprägt und ohne dich wäre ich nicht so offen, wie ich jetzt bin. Das ist ja lustig. Das ist ja ein sehr schönes Kompliment. Ja, bitte. Ich danke dir, Tina. Einen schönen Abend, schöne Nacht mit deinen Freunden. Ja, Dito, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf unser Thema am Mittwoch. Mittwoch heißt unser Thema. Mittwoch ist Themennacht, morgen ist frei, morgen ist keine Sendung. Mittwoch heißt das Thema, das kann ich nie wieder gut machen. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die etwas sehr Schlimmes getan und verursacht haben und deshalb ja auch mit einer großen Schuld belastet sind und sagen, das kann ich nie wieder gut machen. Also die vielleicht jemand schwer verletzt haben, dass diese Person für immer behindert ist zum Beispiel oder die jemanden gar getötet haben oder misshandelt haben oder seelisch zerstört haben oder vielleicht auch finanziell ruiniert haben. Also wenn ihr aus eurem Leben so eine Formulierung sagen würdet, das kann ich nie wieder gut machen und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch am besten schon mal per Mail an domian@wdr.de oder sehr gerne auch Mittwoch ab 0 Uhr sind die Leitungen wie immer geschaltet unter der bekannten Telefonnummer oder während der Sendung. Das kann ich nie wieder gut machen, unser Thema am Mittwoch. So, hier ist Juli. Juli, stimmt das? Ja, Juli. Juli, wie schön. Genau, hallo. Juli, ja, 19. Genau, ich bin 19. Um was geht's, Juli? Euer Themenabendmorgen, übermorgen trifft sich gerade ganz gut, nur umgekehrt. Das kann ich nie wieder gut machen, nur umgekehrt? Genau, genau. Also bei mir gibt's jemanden, der etwas nie wieder gut machen werden kann. Achso, der etwas nie wieder gut machen werden genau, kann. Genau, das ist meine Mutter. Warum? Was ist geschehen? Was hat sie getan? Ich bin aufgewachsen mit meiner großen Schwester unter Gewalt. Also sie hat uns geschlagen. Also heute, ich habe mich da sehr mit befasst auch und ich schätze sie als schizophren ein. Mhm. Es gab keinen Vater in der Familie? Doch. Aber der war immer am Arbeiten und meine Schwester ist auch nicht seine Tochter. Also sie ist meine Halbschwester und kommt aus der Ehe davor aber von meiner du, Mutter. Aber du bist? Seine Tochter auch, ja. Ach, du bist seine Tochter, nicht genau. Die Mutter, nicht die Tochter dieser Frau? Doch. Ich bin, mein Vater hat ein Kind und das aus ist die einer Schwester? Ersten Beziehung, meine Mutter hat ein Kind aus einer ersten Ehe mhm. und die Ehe, die sich jetzt zwischen den beiden gefunden hat, daraus entstamme ich. Ach so, ich verstehe. Und das sind beides meine Halbgeschwister. Ach so, und seid jetzt, du hast gerade gesagt, du bist mit einer Schwester aufgewachsen? Genau, also war mein Halbbruder, der hat bei seiner Mutter dann gelebt und den hat man früher, als ich noch jung war, kam der ab und an mal am Wochenende rüber, aber das hat sich dann auch mit der, so als er älter wurde, hat sich das dann auch ein bisschen entlebt. Du sagst mit Gewalt, ich genau. bin mit Gewalt aufgewachsen. Was genau erzählen also, wir? Was hat sie gemacht? Also es ist wirklich kein Popoklaps oder keine Ohrfeige. Das nahm immer wieder Überhand aus Kleinigkeiten. Sie hat sich aufgeregt, sie hat meine Schwester blau und gelb geschlagen und mich ebenfalls und im Sommer musste ich lange Klamotten tragen und sie hat dann immer erzählt, ja wir wären vom Klettergerüst gefallen, obwohl wir noch nicht mal ein Klettergerüst hatten. Ach so, lange Klamotten tragen, damit man die blauen Flecke nicht sieht. Ganz genau. Hat sie dich oder euch auch mal so geschlagen, dass ihr ins Krankenhaus musstet? Nee, das zum Glück nicht. Also meine Schwester ist da ist es wirklich eskaliert. Also als ich von der 4. Klasse nach Hause komme, das vergesse ich nie. Da waren draußen, lagen vor der Tür Klamotten. Mhm. Die hat meine Mutter vor der Tür rausgeschmissen und meine Schwester stürmte schon die Treppe runter mit gelben Säcken, die sie mit ihren Anziehsachen vollgestopft hat und sammelte gerade die Sachen auf. Sie war gerade 17 und dann stand auf einmal die neue Lebensgefährtin von ihrem Vater vor der Tür und hat sie halt mitgenommen. Ich habe sie nur gesehen, sie hatte ein blaues Auge, sie hatte eine andere, sie hatte einen blauen Kinn. Also sie ist dann freiwillig gegangen, oder? Sie ist abgehauen. Also meine Mutter war am Wüten, die hat da Schenkel geknallt und war am Schreien und war am Wüten. Und ich kam gerade von der Schule nach Hause und ich war in der 4. Klasse. Ich konnte das kaum realisieren, auf einmal war meine Schwester weg. Wie lange bist du jetzt aus dem Elternhaus raus? Das ist auch so eine lustige Geschichte. Ich wollte die ganze Zeit ausziehen, aber ich habe es letztendlich so gemacht, dass ich nur noch gewartet habe, bis ich 18 war. Mhm. Und dann bin ich 6 Tage nach meinem 18. Geburtstag ohne Vorankündigung. Ich meine, ich habe immer gesagt, dass ich abhauen werde, aber mich hat eh keiner ernst genommen. Und dann bin ich wirklich 6 Tage nach meinem Geburtstag, das war im Jahr 2010, bin ich dann abgehauen. Und du hast jetzt keinen Kontakt mehr? Ich habe versucht, mit meinem Vater Kontakt aufzubauen, aber der hält komischerweise, was ich nicht verstehe, zu meiner Mutter. Aber was ich nicht verstehe, ist, das ist ja immer so, finde ich, wenn so solche Geschichten entstehen. Mhm. Warum, auch wenn der Vater viel gearbeitet hat, ja, warum hat der Vater hat das doch mitbekommen, wie sie euch, ja, behandelt hat? Genau. Warum ist er nicht eingeschritten? Also, sie hat es immer vertuscht, wenn er sie angesprochen hat, aber er hat es ja gesehen. Aber er hat es gesehen und er muss ja gemerkt haben, wie, ja, verstört, genau, ihr wart. Genau, das ist es. Ich hatte Angst. Ich hatte pure Angst vor meiner Mutter. Ich hatte teilweise Panik, wenn ich mit ihr alleine zu Hause war. Das heißt, du hast dich ihm nie anvertraut und hast gesagt, Papa, doch, ich halte es nicht mehr aus. Doch, das habe ich gemacht. Gerade nur bei ihm, weil ich nur bei ihm Vertrauen hatte. Und was hat er dir geantwortet? Der wollte mit mir da gar nicht drüber reden. Er hat dann gesagt, dass er nicht mit mir darüber sprechen möchte. Und ich habe mir nur gesagt, Papa, ich bin weg, wenn das nicht aufhört. Ich habe gesagt, komm doch mit mir weg. Es waren 4 oder 5 Mal seit meiner Kindheit wollte er sich von meiner Mutter scheiden. Und dann, ging oder geht sie denn mit dem Vater auch so rigide und radikal um? Ja, sehr provokant. Und ich verstehe nicht, warum er zu ihr hält. Also warum er sich nicht trennt. Ich schlägt weiß nicht. Sie den Vater auch? Also es schlagen sich gegenseitig nicht. Aber schlägt sie ihn? Nein. Aber das ist wirklich so auf provokanteste Art und Weise, dass sie ihn beleidigt und beschimpft und dass sie auch schon mal eine Lampe auf ihn geschmissen hat. Mhm. Weißt du, Julie, ja, ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Ich finde wirklich, das ein, also ein ärmliches Verhalten von deinem Vater, dass er euch nicht gerettet hat. Das bricht mir auch total das Herz, weil ich habe auch nach meinem Auszug, obwohl ich da in der Situation bin, dass ich wirklich diejenige bin, die sagen sollte, ihr könnt mich jetzt alle mal, habe ich trotzdem versucht, mit ihm Kontakt aufzubauen und habe wirklich darum gekämpft und es kommt von ihm nicht. Was ist das für ein Vater, der das zulässt? Ich musste ihn auf Unterhalt verklagen, weil ich kann mir ja nicht den Finger in den Hals schieben, muss ja von was leben. Mhm. Ich bin ausgezogen, ich habe Kindergeld dann bekommen, ich habe BAföG bekommen, aber es reichte mir halt nicht. Ich konnte davon gerade meine Miete zahlen, hatte 20 Euro über und ich musste halt Unterhalt beantragen und das hat er nicht eingesehen. Ist das denn jetzt geklärt? Ja, das läuft alles mit dem Geld auch und er ist zum Glück auch verlässlich in der Hinsicht, also er hat mich da noch nie versetzt. Hast du denn seitdem mal telefoniert mit ihm? Ja, er wirft mir, er sagt mir bei jedem Telefonat, er hätte mich enterbt und dass er da stolz drauf ist. Dass er stolz drauf ist? Ja. Also er signalisiert gar keinen Frieden oder gar keinen. Nee, überhaupt gar nicht. Ich habe ihm so oft gesagt, dass es nicht wegen ihm ist. Er ist in seinem Stolz gekränkt. Das hat die ganze Familie so zerrüttet, weil die ganze Familie hat ein perfektes Bild. Meine Oma ist präsent in der Kirche, geht immer schön auf Kommunion da mit den Kindern und ist mit ihren Frauen unterwegs. Mein Opa ebenso. Also eine Lügenmaskerade. Ganz genau, das ist das. Die anderen Kinder haben auch keinen Kontakt zum Vater und zu der Mutter? Also zum Glück ist es so, dass meine Schwester ausgezogen ist damals. Sie ist auch nicht wiedergekommen und die ist jetzt in Münster. Sie hat sich damals, also insgesamt, seitdem sie jung war bis heute, waren es 6 Mal, dass sie sich versucht hat, das Leben zu nehmen. Ach so. Ja. Früher hat man mir erzählt, dass sie auf der Arbeit gestolpert ist oder dass sie einen Unfall hatte oder so. Und jetzt, seitdem ich ausgezogen bin, dann hatten sie mir wirklich die ganzen Fakten ins Gesicht geknallt wie ein Vorwurf. Also, das heißt, im Klartext, es gibt keinen Kontakt. Und der Vater bemüht sich auch darum nicht, wirklich. Nee. Wie erklärst du dir das, dass deine Mutter, es ist deine leibliche Mutter, warum hat die dich zu zerstören versucht? Ja, es hat sich wirklich auch so angefühlt, als ob sie mich zerstören will. Also es war auch nur purer Hass, den sie mich hat empfinden lassen. Ich kann es mir so erklären, halt einfach, dass sie psychisch krank ist. Sie wurde selber von ihrer, das hat sie uns auch gesagt, dass sie selber von ihrer Mutter und ihrem Vater, die kommt aus Polen, dass sie selber auch geschlagen worden ist. Aber und dass gerade es so dann, weitergibt. Aber gerade dann sollte man doch hoffen, dass man das eben mit den eigenen Kindern nicht tut, weil sie weiß ja, was für ein Leid sie damit anrichtet. Ich schwöre mir auch, dass ich das nicht tue. Und ich habe mir auch geschworen, dass die Frau, die mich so zerstört hat, dass die nie meine Kinder im Arm halten wird. Das habe ich mir geschworen für mein Leben. Das Band zwischen dir und der Mutter ist wirklich definitiv zerschnitten. Da werde ich auch nichts mehr zulassen. Ich würde mir wünschen, dass sie sich wenigstens entschuldigt, aber selbst das, glaube ich, wäre nicht ernst. Hast du mal so den, wie alt ist deine Mutter? Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Das ist eben das. Ich weiß ihr Geburtsdatum, aber ganz genau die Zahl weiß ich nicht. So zwischen 40, 50. Wenn du so die Fantasie durchspielst, wenn sie mal stirbt oder wenn sie tot wäre, was für ein Gefühl wäre das für dich? Das kann ich, weiß ich nicht, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Mhm. Das, womit ich mich auseinandergesetzt habe auch, ist halt einfach, dass wenn die beiden mal Pflegefall sind oder so, dass ich da keine emotionale Bindung zu habe und deswegen als Pflegekraft mhm. quasi ausfalle. Also, das ist schon klar. Das ja, habe ich. Kann man ja auch verstehen, finde ich auch völlig nachvollziehbar. Ja. Julia, wenn man so viele Sachen so über so viele Jahre... Es sind auch wirklich Fakten. Also Nachbarn haben ein paar Mal, das ist auch wirklich der Oberknaller, die haben die Polizei gerufen. So, dann waren die Polizisten bei uns im Wohnzimmer. Ich saß in der Ecke und ich hatte schon blaue Augen und war am Verheulen. Mhm. Und meine Mutter deckte den Polizisten eine Geschichte auf. Ich hätte meine Hausaufgaben vergessen mhm. oder irgendwas, Kleinigkeiten. Und die haben es geglaubt? Ja, und sind wieder gegangen. Und ich habe da nur gesessen, habe mir so gedacht, nimmt mich mit. Ich glaube, dass, was heißt ich glaube, das ist ja so, wenn man über so viele Jahre so viel Verletzungen hat einstecken müssen, ist die Seele sehr vernarbt und da tut die Seele sehr weh. Das ist so. Ja. Ich möchte dir anbieten, dass du jetzt noch einige Worte oder vielleicht auch ein paar längere Worte mit meiner Psychologin, mit der Christina mal sprichst. Das wäre schön. Vielleicht wäre es gut, wenn du dir da vielleicht auch noch ein paar professionelle Tipps holst, was du machen könntest, ja? Ja, ich meine, ich habe mich schon mit vielem auseinandergesetzt danach, aber ich denke mal so abschließend wäre das echt mal gut. Das machen wir sehr gerne, Christina. Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und Christina ruft dich gleich an. Super, danke. Alles Gute wünsche ich alles dir von Herzen. Alles Gute euch auch. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Und hier ist die Sandra und Sandra ist 23. Guten Morgen, Sandra. Hallo. Hallo, Sandra. Guten Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's? Naja. Und zwar geht es darum, ich bin mit meinem Freund jetzt 1,5 Jahre circa zusammen. Ja. Ich habe ein 4-jähriges Kind aus einer vorhergehenden Beziehung und bin ja noch relativ jung und er ist jetzt gerade 13 Jahre älter als ich. Mhm. Und nun ja, in der 1,5-jährigen Beziehung, klar gibt es Up und Downs und solche Sachen gibt es immer, aber vorletzte Woche habe ich dann seinen Account bei so einer Internet-Community geknackt, weil ich ein schlechtes Gefühl hatte, einfach so eine weibliche Intuition, irgendwas stimmt da einfach nicht. Mhm. Und hab da reingeguckt. Klar, es war schlimm von mir, seine Privatsphäre da so zu missachten, aber im Endeffekt, was ich da gefunden habe, hat mich natürlich dann in meinem Handeln bestätigt. Was hast du gefunden? Naja, ganz einfach, der hat zum Beispiel der Ex-Freundin seines besten Freundes, mit der er ja ein freundschaftliches Verhältnis mittlerweile pflegt, zum Beispiel geschrieben, dass es Gewohnheit ist, dass er mit mir zusammen ist, dass ich gar nicht so toll war, noch nie, dass er ja eigentlich nur drauf steht, eine Vaterrolle zu übernehmen, weil er selbst mit 35 halt keine Kinder hat. Dass er drauf steht, auf die Ja, dass er das mag, dieses Gefühl, Vater sein zu können oder eine Vaterrolle ausüben zu können, weil er ja selbst in 35 seine biologische Uhr ticken hört, aber die passende Frau gefehlt hat und seiner Ex-Freundin zum Beispiel, die waren vor über 10 Jahren mal ein Paar, sind mittlerweile gut befreundet und sie hängt ständig im Freundeskreis bei denen rum. Die zum Beispiel, der hat er dann geschrieben, was ja ganz gravierend für mich dann war, dass er ja auch noch gern Kinder hätte und sie meinte, ja, du hast doch eine Freundin, die hat doch schon ein Kind, wie wär's mit einem zweiten? Und er schreibt, ja nee, dafür brauchst du eine richtige Frau, am besten ohne ein eigenes Kind. So, da hast du ja aber jetzt eine ganze Menge heftige Sachen schon gelesen. Ja. Hast du es ihm gesagt? Ja, natürlich. Wie reagiert er? Das ist ja jetzt der Witz. Ich bin explodiert. Ich glaube, eine Rakete wäre ein Witz dagegen gewesen. Habe ihm das natürlich dann versucht zu erklären, dass für mich das eine unmögliche Situation ist und wollte nur wissen, weshalb, was der Grund dafür war, dass er so etwas schreibt, wenn er, weiß nicht, vielleicht fühlt er ja so, ich wusste ja, nicht. Ja, wie hat er sich denn gerechtfertigt? Naja, ganz einfach, er ist auf Konfrontation gegangen, natürlich auf Angriff, hat sich ertappt gefühlt und meinte dann, ja, es ist natürlich negativ für ihn, negativer Eindruck, dass ich seine Privatsphäre missachtet hätte, dass das natürlich, das kann man ja auch ja, so sagen, ja. Aber das ist nun passiert und dafür gehörst du auch gerügt, aber du hast etwas erfahren, was ja auch sehr schlimm ist. Genau, das ist es ja. Welche Konsequenzen wirst du jetzt ziehen aus diesem Wissen, was du da erfahren hast? Eigentlich ist es ja momentan so, dass ich ihm ja mehr oder weniger dann mittlerweile hinterherlaufe, weil er sich überlegt, Schluss zu machen und mich seit 3 Tagen... Du läufst ihm hinterher, nachdem du das gelesen hast? Ja, genau, das ist das. Ich bin so verliebt in ihn und bin so glücklich eigentlich gewesen, dass ich das irgendwie... Sandra, ich würde dir mal wünschen, dass du von deinem berechtigten Zorn, den du hattest, wenn da noch wieder ein bisschen mehr zurückkäme. Wie kannst du dem hinterherlaufen, wenn der so über dich... Ich meine, letztendlich sind die wenigen Sätze, die du gesagt hast, sind eigentlich schon der Killer für eine Beziehung. Damit ist eigentlich eine Beziehung erledigt. Denn das scheint ja sein wahres Herz zu sein, was er da geschrieben hat. Ja. Und wie will er sich da wieder rausreden? Das ist genau das, was man eben nicht weiß. War es der wahre Charakter von ihm oder war es einfach nur irgendeine Spielerei? Oder um sich einzuschleimen bei den anderen. Ja, aber auch das, wäre schlimm. Ja, aber auch das, wäre ganz schlimm. Das ist halt schwierig. Mensch, Sandra, die Sendung ist gleich rum. Wenn du magst, rufen wir dich gleich nochmal an, okay? Okay, ja, machen wir. Gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Na, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Katrin Meerbold und wir melden uns wieder übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag da mit dem Thema Das kann ich nie wieder gut machen. Schönen Feiertag wünsche ich euch. Bis übermorgen. Tschüss.